Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, schickte ein Gratulationstelegramm an die Angehörigen der Brigade vom Helden Go Kyung-chan der Gruppe 5. April des Bergwerkes Gumgol vom Vereinigten Erzbergwerk Gumdok, die zum Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung ihren Jahresvolkswirtschaftsplan vorfristig erfüllten. Am 23. April gab es im Bergwerk eine Veranstaltung zur Übermittlung des Gratulationstelegramms von Kim Jong-un. Daran nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK Kim Ki-nam, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Vereinigten Erzbergwerkes Gumdok, die Angehörigen der Brigade vom Helden Go Kyung-chan, ihre Frauen und die Bergmänner. Kim Ki-nam verlas das Gratulationstelegramm von Kim Jong-un. Die Redner betonten, dass sich alle Funktionäre und Arbeiter für die Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus dem Gratulationstelegramm von Kim Jong-un todesmutig erheben und im sinnvollen Generalmarsch für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates die Malima-Bannerträger und Avantgardisten werden sollten.